Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Heute Nacht haben wir wieder eine Freithemennacht, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht ist 15 Jahre alt und sie heißt Jennifer. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Jennifer. Um was geht's? Was ist dein Thema? Es geht darum, ich bin mit meinem Freund morgen ein halbes Jahr zusammen. Mhm, Gratulation. Danke. Und es kommen aber ständig wieder Streitigkeiten auf. Am Anfang ging das alles ganz gut, ungefähr einen Monat. Dann haben wir uns über die unmöglichsten Sachen gestritten. Was denn zum Beispiel? Beispielsweise denkt er, dass ich fremdgehen würde, obwohl ich absolut treu bin. Absolut. Ja. Unter uns beiden jetzt, wirklich, absolut? Absolut. Absolut. Also auch kein Händchen halten, kein Küsschen mit irgendjemand anderem, gar nein, nichts? Nein, überhaupt nicht. Ja, gut. Ich hatte halt, bevor ich mit ihm zusammenkam, hatte ich schon gute Freunde, halt wirklich nur Kumpels. Und wenn ich die so in der Stadt sehe oder so, mich mit denen halt unterhalte, ganz normal, was sie halt so am Wochenende gemacht haben oder so, dann ist er halt eifersüchtig. Er hat bei vielen angerufen oder Mails geschrieben, von wegen, dass sie mich in Ruhe lassen sollen, sonst wird er ihnen halt aufs Maul hauen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Ja, wenn er es so gesagt hat, kannst du es auch so wiedergeben. Wie alt ist er eigentlich? 22. 22? Ja. Schon. Da müsste er ja eigentlich ein bisschen cooler und lockerer damit umgehen, ne? Okay, also ein... Ja, also ein Beispiel ist, dass er verrückt eifersüchtig ist. Wobei krankhaft, sagen wir so. Wobei das überhaupt nicht begründet ist, wie du sagst. Sag noch ein Beispiel, warum ihr Probleme habt oder wo es so ein bisschen kriselt. Ja, beispielsweise dadurch, dass er halt meint, ich würde fremdgehen, nutzt er halt die Situation aus, schreibt Freundin von mir halt Mails zum Beispiel, ja, was die Freundin halt von mir machen würde, wenn er nicht mit mir zusammen wäre. Ach so. Darüber ärgerst du dich dann natürlich wieder? Ja, natürlich ärgere ich mich darüber. Berechtigterweise, ja. Und dann schaukelt sich das hoch. Genau. Ja. Und er ist jetzt vor einem Monat ungefähr oder anderthalb Monaten ist er zur Bundeswehr gekommen. Seitdem interessiert er sich nur noch für seine Bundeswehr. Ich kann über Sachen reden, die wirklich wichtig sind. Das interessiert ihn alles gar nicht mehr. Er redet nur noch von seinen Kumpels von der Bundeswehr. Wenn ich ihn anrufe oder er mich anruft, wenn er beim Bund ist, dann ist er ganz anders, als wenn er zum Beispiel zu Hause ist. Und das stört mich halt ganz einfach. Also das sind so die wichtigsten Punkte, die man so nennen könnte. Ja. Weswegen es nicht so toll ist, wie es vielleicht sein könnte oder wie es ganz am Anfang war. Genau. Ich will ihm halt ganz einfach zeigen, dass es mir wirklich ernst ist. Und hast du ihm das denn schon versucht zu zeigen? Ich habe ihm das versucht zu zeigen, ich habe ihm versucht zu sagen, es kommt nichts bei raus. Wenn ich also, ihn halt es sind jetzt zwei Punkte, die auch natürlich sehr schwer sind zu klären. Wenn er wirklich so krankhaft eifersüchtig ist und immer wieder und du sagst, nein, definitiv, ich mache mit anderen Jungs nichts. Mehr als sagen kann man ja nicht oder kannst du ja nicht. Ne? Das ist die eine Problemebene. Die andere Problemebene ist, dass er irgendwie jetzt völlig abgelenkt ist durch die Bundeswehr. Da kannst du ja auch nicht so viel machen. Wenn du merkst, dass er gar nicht mehr so bei der Sache ist, wenn ihr miteinander telefoniert oder wenn er dich besucht und zurückkommt, irgendwie auf Urlaub ist oder Wochenende hat. Er lässt sich auch viel beeinflussen, so kommt mir das vor von seinen Kumpels. Zum Beispiel kommen dann von hinten, also aus der Ecke von seinen Kumpels, dann Sprüche wie, ah, oh, ist das schon wieder die Alte und halt lauter so. Kann das auch sein, dass er irgendwie so ein bisschen gehänselt wird, weil er eine so sehr junge Freundin hat? Nö, das eigentlich nicht. Das nicht. Nee, seine Kumpels haben mich erst einmal gesehen und ich habe mich eigentlich normal mit denen unterhalten. Achso, sind deine Eltern auch mit der Beziehung einverstanden? Ja. Die sind damit einverstanden, das ist da keine Probleme. Wir waren auch verlobt, nur dadurch, dass er jetzt schon dreimal Schluss gemacht hat und ich eigentlich dadurch auch verunsichert bin. Ja. Weil es kommt halt durch die Streitigkeiten, dass wir das beide halt nicht aushalten. Also Jennifer, da gebe ich dir wirklich jetzt den guten Rat, da halt mal die Finger von mit Verloben und so. 15 Jahre bist du erst alt. Da soll aber noch viel Wasser in den Rhein runterfließen, bis Jennifer mal sich verlobt, finde ich. Da kann auch viel Zeit vergehen. Mach erstmal so deine Erfahrungen und leb auch erstmal eine Weile mit jemandem zusammen und hab mal eine Beziehung. Verloben kannst du dich noch, wenn du 25 bist. Ich weiß, das ging auch von seiner Seite aus. Ah, ja. War alles ein bisschen zu schnell. Ja, das ist wirklich zu schnell. Da würde ich mich auch gar nicht an deiner Stelle in keinster Weise unter Druck setzen lassen. Das ist völliger Unsinn. Führt ihr erstmal eine ordentliche Beziehung. So, jetzt ist es an dir, finde ich, dass du ihm klar machen musst, dass er permanent die Beziehung irritiert und auch kaputt macht oder könnte kaputt gehen durch seine krankhafte Eifersucht. Du musst ihm einfach klar machen, dass es irgendwann auch eine Beleidigung ist, wenn er dir immer und immer und immer wieder nicht glaubt, wo du es ihm hundertprozentig zusagst. Denn das gehört nun zu einer guten Beziehung auch dazu, dass man sich gegenseitig glaubt. Ich will ihn auch nicht verlieren. Er ist nicht meine erste Beziehung. Ich hatte vorher einen Freund, der war 26. Ja. Also ich weiß eigentlich, vom Altersunterschied, das merkt man nicht mehr. Gut. Müssen wir auch nicht überreden. Wenn ihr jetzt meint, dass es okay ist mit dem Altersunterschied, dann ist es auch okay. Ich meinte das jetzt mehr so inhaltlich. Klar möchtest du ihn nicht verlieren, aber du musst ihm klar machen, dass er dich verliert, wenn er sich da nicht ein bisschen am Riemen reißt in puncto Eifersucht. Wie gesagt, er hat jetzt auch dreimal Schluss gemacht und ich habe gesagt, jetzt, er kam wieder auf mich zu und hat mich halt gefragt, ob ich wieder mit ihm zusammen sein will. Und ich habe gesagt, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist es ein für alle Mal aus. Aber ich weiß nicht, ob ihm da wirklich was dran liegt. Ja, aber Jennifer, dann ist es doch ein Beweis, dass er dich nicht liebt, wenn er sich jetzt nicht richtig auch bemüht darum. Und dann solltest du ihm auch... Er bemüht sich ja, auf eine Seite bemüht er sich ja. Nur wenn wir uns streiten, dann geht er mir immer aus dem Weg. Wenn ich ihn dann drauf anspreche, meint er, ja, wenn du meinst. Und es sind dann wirklich wichtige Dinge. Ja, also, ich bin der Auffassung, wenn der dich wirklich lieb hat, wirklich abgrundtief lieb hat, was ja sein, so soll es ja sein, wenn man zusammen ist, dann muss er auch jetzt etwas auf dich eingehen und auch die Liebe beweisen. Zum Beispiel, indem er sich ein bisschen zurückschraubt in Sachen Eifersucht. Und du solltest ihm auch sagen, dass dich das sehr stört, dass er ganz anders ist, seitdem er bei der Bundeswehr ist. Dass er sich nicht mehr so interessiert für dich. Das muss er einfach ernst nehmen. So, ja, und du sagst, wenn du ihn, du hast Angst, ihn zu verlieren. Aber wenn das alles nicht funktioniert, dann ist er es auch nicht wert, dass du mit ihm zusammen bist, finde ich. Tja. Hört sich schwer an. Bitte? Es hört sich schwer an. Ja. Ich hänge an ihm. Ja, einerseits das, klar. Tut es mir weh, wenn wir uns ständig streiten, weil aber er muss auch, ja. Ich bin auch ziemlich impulsiv. Bei Streitigkeiten, dann bin ich ziemlich impulsiv und dann schreie ich auch und ich will ihm ja auch nicht wehtun. Klar. Aber er muss ja auch Achtung vor dir haben. Und diese Eifersuchtsgeschichte finde ich wirklich ganz schlimm. Was meinst du, wie viele Beziehungen schon kaputt gemacht worden sind durch so eine manische Eifersucht? Das ist ganz, ganz schlimm. Da muss sich derjenige, der eifersüchtig ist, wirklich, wirklich beherrschen lernen. Sonst ist das eine permanente Verletzung des anderen, des Partners. Also, ich sage dir, formuliere du ganz klar deine Wünsche und auch dein Unwohlsein. Das ist dein gutes Recht. Und poche darauf, dass er darauf eingeht und dass er sich auch ändert. Und wenn er das alles nicht tut, es gibt auch noch viele nette andere 22-Jährige. Jennifer. Ich weiß, aber er ist was Besonderes. Natürlich, natürlich. Jeder Mensch ist was Besonderes. Absolut, absolut. Also, bemüht euch nochmal drum, aber versuch auch, dass du so dein Gesicht wahrst dabei. Nur weil du 7 Jahre jünger bist, kann er mit dir auch nicht so ein Hennessy machen, finde ich. Okay. Alles Gute. Tschüss. Ich wollte noch was sagen zu dir. Bitte. Ich finde das ganz klasse, wie du deine Sendung machst. Das ist sehr lieb von dir, dass du sagst. Ja, ich finde das wirklich super, weil so viele Probleme, ich habe deine Sendung am Dienstag das erste Mal gesehen. Aha. Und so viele Probleme, wie in diesen 3 Sendungen schon, das könnte ich gar nicht verkraften. Ich danke dir für das Kompliment. Sehr nett von dir, Jennifer. Tschüss. So, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, möglichst die Festnetznummer, damit wir euch dann gegebenenfalls auch zurückrufen können. Festnetz deshalb, weil einfach die Tonqualität besser ist und die Funktelefonverbindungen ja in der Regel nicht so gut hier kommen. Angela, 31 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Domian. Ja, ich grüße erstmal dich. Erstmal, das, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat, kann ich nur bestätigen, deine Sendung ist super. Ihr seid sehr, sehr nett. Sehr ich guck sie nicht erst seit Dienstag, schon was länger, aber gut ab. Freut mich sehr. Mich freut es wirklich immer wieder, das auch zu hören, wirklich. Ja. Zu deinem Thema. Ja, es gab in der Vorwoche eine Dame, die bei dir anrief, und zwar hatte sie Todessehnsucht. Mhm. Und da fühlte ich mich etwas inspiriert, mich doch mal bei dir zu melden. Mhm. Warum? Mein Lebensgefährte hat sich vor einigen Wochen umgebracht. Mhm. Und die Gefühle, die in den Opfern, sage ich jetzt mal, von Suizidmenschen vorgehen. Ich glaube, der Mensch, der Suizid begeht, macht sich darüber gar kein Bild, weil er arge eigene Probleme hat, sonst wird das nicht tun. Aber das kann nicht die Lösung sein. Derjenige, der sich da umbringt, sei sein Problem noch so groß, kann seinen Suizid nicht rechtfertigen, finde ich, weil er Leute hinterlässt. Mhm. Er hinterlässt und große Schmerzen bereitet. Ja, er hinterlässt Familien, die an dem Menschen hängen. Ja. Und du sagst, dass dein Lebensgefährte sich vor einigen Wochen das Leben genommen hat. Wie lange wart ihr beiden zusammen? 9 Jahre. 9 Jahre. Habt ihr auch Kinder miteinander? Nein, nicht miteinander. Ich habe aus der ersten Ehe 3 Kinder. Mhm. Und die hat er natürlich auch sehr klein erlebt, also er war... Und seid ihr wie eine Familie so aufgewachsen? Wir waren eine auch. Familie, genau. Wie hat dein Freund sich das Leben genommen? Er hat sich erhängt. Hat sich erhängt. Wo? Bei euch in der Wohnung? Bei mir in unserem Haus. Hast du ihn auch noch gefunden? Ich habe ihn gefunden. Wie war genau die Situation? Die Situation war, dass wir den Tag getrennt voneinander verbracht haben. Und zwar haben wir halt 2 Familien und um allen irgendwie gerecht zu werden und ja, wir sind halt getrennt voneinander, haben wir den Tag verbracht und ich bin dann abends zurückgekehrt und wir haben aber über den ganzen Tag per Handy Kontakt gehabt und ab und zu SMS geschrieben und alles ganz normal. Alles ganz normal und ich bin nach Hause gekommen und habe die Tür geöffnet und sah ihn dann. Im Flur? Im Flur hängend, ja. Woran hat er sich aufgehängt? Am Treppengelände. In eurer Wohnung? Ja. Ihr habt eine Maisonette-Wohnung, wo man nach oben gehen kann? Genau, über 3 Etagen und an einer Treppe, an einem Treppengelände hat er sich erhängt. Er war allein in der Wohnung? Er war alleine. Kamst du dann mit den Kindern nach Hause? Ich kam mit den Kindern, aber wir sind zeitverzögert reingegangen. Die Kinder haben noch... draußen auf der Straße ein Schaufenster begutachtet, was neu dekoriert wurde. So war ich dann also zuerst drin. Ich stelle mir das unvorstellbar schlimm vor. Es lässt sich auch gar nicht beschreiben. Ich habe den Tag über zu meinem Partner einen ganz normalen Kontakt. Wir telefonieren miteinander, essen Simsen hin und her. Und dann komme ich nach Hause, mache die Tür auf und sehe ihn erhängt. Es ist an der Treppe hängen. Ja. Was hast du denn da gemacht in dem Moment? Ich habe die Tür zugeschlagen und... Bist du nach draußen gegangen? Ich war ja noch in der Tür, also von der Tür aus kann man den Flur dann, es ist dann 1 Meter zur Treppe. Also du bist nicht in die Wohnung reingegangen, hast die Tür hinter dir zugeschlagen? Ich bin wieder zurückgegangen und habe dann die Polizei verständigt und Ärzte. Die Kinder abgefangen und... Und bist du dann zusammen mit der Polizei und den Ärzten da reingegangen? Nein, die Polizei geht alleine rein. Die nehmen einen nicht mit. Das könnte ich mir vorstellen, wenn man sowas sieht, dass man diesen Anblick, du hast wahrscheinlich in sein Gesicht geguckt, ne, oder? Ja. Wie sah das Gesicht aus? Waren die Augen geöffnet? Das Problem ist, dass man nicht so ins Gesicht schaut. Also man registriert erstmal, dass da was nicht in Ordnung ist und der Blick geht ja nicht gleich nach oben. Man guckt eigentlich vor den Körper. Mhm. Und registriert anhand der Kleidung, die man da sieht, da ist was die nicht in einer Höhe stehen oder sind, dass da was nicht in Ordnung ist. Und der testende Blick, der so hoch schweift, den kann ich mir nicht mehr vor Augen führen. Also über Wochen denkt man darüber nach, was man da gesehen hat. Gott sei Dank vielleicht auch. Ja, ich habe den Eindruck, dass der Körper sich oder der Geist sich selber schützt. Ich habe von dem Gesichtsausdruck kein Bild mehr. Das ist wie wenn jemand anonym im Fernsehen spricht und das Gesicht wird verschleiert. Ich glaube auch, Angela, dass das sehr gut ist, weil du diesen Blick dann zeitlebens in Erinnerung behalten hättest. Du hast dieses Bild schon zeitlebens in Erinnerung. Jetzt erzähle mir bitte, was in den letzten Monaten oder in der letzten Zeit deiner Vermutung nach in ihm vorgegangen ist. Ja, ich dachte immer, ich kenne ihn. Oder man denkt ja voneinander, dass man sich kennt. Mhm. Und wie soll ich das erklären? Man hat das Leben. Das Leben hat eine Menge, bringt eine Menge. Mhm. Leben bringt Schwierigkeiten, Höhen und Tiefen. Und er war aber jemand, der wahrscheinlich die Tiefen in sich versucht hat zu bewältigen. Das heißt, er hat nie mit dir über das, was ihn wirklich... Doch, schon. Hatte doch. Man hat das hier diskutiert. Was waren denn seine Hauptprobleme? Sein Hauptproblem, das kann ich noch nicht einmal sagen. Es waren einfach nur kleine Situationen, die ihn dann wohl massiv geärgert haben. Aber weiß ich denn, der Computer fährt nicht hoch beispielsweise. Ein Computerproblem. Man hat ein Problem mit dem PC und der funktioniert gerade nicht. Gerade jetzt, wo man aber da rein möchte. Und aber deshalb bringt man sich ja nicht um. Nein, das bringt einen nicht um, aber das macht einen mächtig ärgerlich und frustig. Hat er denn einen Abschiedsbrief hinterlassen? Nicht. Gar nicht. Das ist ja dieses Rätsel, was man mit sich rumträgt, dieses Warum, was man sich nicht beantworten kann. Mhm. Er hat nichts hinterlassen, was darauf hindeutet, das war mein Problem. Mhm. Wir haben uns trennen wollen, weil kleine Probleme für mich nicht großartige Sachen waren, aber die immer zu Konflikten führten. Mhm. Und ich habe gedacht, eine Trennung würde einiges reinwaschen, dass man sagt, das möchte ich, das erwarte ich vom Leben und so möchte ich leben. Und wenn man alleine ist, ohne Partner, hat man da mehr Zeit zu und man kann sich da besser mit befassen. Also war mit der Beziehung schon irgendwas nicht so ganz in Ordnung? Die war angeschlagen. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass er das schon irgendwie geplant hat oder war Nein. das eine Affekthandlung? Das war eine Affekthandlung, das war nichts geplant. Mhm. Er hatte das Leben danach, also nach dem Tag des Suizids, perfekt durchgeplant, was er alles vorhatte, welche Unternehmungen er machen wollte. Mhm. Und bis eine halbe Stunde vor seinem Tod war er auch noch dieser Meinung, dass er diese Unternehmung macht. Mhm. Und in einer halben Stunde hat er sich dann umentschieden. Und du warst 9 Jahre mit ihm zusammen. Hättest du ihm das zugetraut? Niemals. Dass er so etwas mit sich niemals, macht? Niemals, niemals. In seiner Familie gab es schon 2 Suizidfälle. Mhm. Und darüber haben wir viel geredet. Und wir beide haben eigentlich Todesangst. Ich möchte alles nur nicht sterben. Mhm. Und er war genauso. Wie alt war er? 33. 33 erst. Mhm. Und von daher war für uns eigentlich so eine Suizidfrage nie irgendwie. Höre ich da jetzt raus, auch aus all dem, was du erzählst, auch wenn ich mir den Beginn des Gesprächs nochmal vor Augen halte, dass du natürlich sehr traurig bist und betroffen. Unendlich. Unendlich, ja. Natürlich. Aber dass du auch wütend bist. Natürlich. Mhm. Und ich habe auch mit einer Psychologin darüber gesprochen, weil diese Wut, man schämt sich, weil man eine Wut in sich trägt. Mhm. Man traut sich eigentlich gar nicht zu sagen, ich bin wütend auf dich, weil das, was ihn bewegt hat, muss ja mächtig gewesen sein, sonst hätte er das nicht getan. Ja, und das ist ja auch so eine Enttäuschung im Nachhinein, dass er das nicht mit dir geteilt ja, hat. Ja, ne? Genau. Mhm. Und diese Wut ist unsagbar, dass also die Menschen, die man hinterlässt, lässt man ja auch so zurück. Mhm. Dieses, wie will ich das bewerkstelligen? Mhm. Wie will ich damit umgehen? Wie will ich das verarbeiten? Man hat so im Augenblick auch so eine Todessehnsucht, dass man dann sagt, und jetzt ich auch, weil man wird da nicht mit fertig oder man meint damit nicht fertig werden zu können. Man hinterlässt ja unter Umständen, wenn man das nicht vorbereitet hat, wenn man keinen Abschiedsbrief geschrieben hat und so weiter, ja auch noch ein schlechtes Gewissen bei den Hinterbliebenen. Ja. Ne? Dass man sich selbst bei allen, nicht nur bei den Lebensgefährten, sondern auch bei nur weit entfernten Freunden, gut, aber die du bist man aber als Freund genannt hat. Und ein Freund hätte ja auch eventuell helfen können, wenn man sich dann mal vertrauensvoll an jemanden wendet. Aber du bist natürlich jetzt die Hauptbetroffene. Ich bin die Hauptbetroffene, ja. Und man hat das Gefühl, man muss dem Tod eigentlich folgen, weil man kann damit nicht fertig werden. Dass aber auch so Gedanken kommen, mein Gott, aber was habe ich jetzt? Ich angelangt. Was habe ich gemacht? Falsch gemacht. Und das ist das eigentlich das Schlimme und auch das Gemeine daran. Ja. Dass wenn er diese Entscheidung schon für sich treffen musste, dass er dann nicht mal einen Brief geschrieben hat, ja. Ne, um es nochmal zu erklären und dich vielleicht auch frei zu sprechen von der Schuld oder von einer Schuld oder einem Gewissen, einem schlechten Gewissen und so weiter. Ja. Wie war denn das für dich, als die Beerdigung stattgefunden hat? War das bei der Beerdigung auch so eine Ambivalenz, ein Hin- und Hergerissensein zwischen großer Trauer und auch Zorn? Nein, die Beerdigung ist eigentlich die Tage danach, möchte ich mal sagen, die ersten 4 Wochen, nimmst du nicht bewusst wahr. Mhm. Ich habe die gar nicht bewusst wahrgenommen. Ich hatte einen neben mir stehen, kann ich so sagen. Mhm. Und dieser Zustand, nicht wirklich da zu sein, begünstigt dann auch eine weitere Todessehnsucht. Mhm. Ist die sehr stark im Moment auch noch, diese Situation? Nein, die ist gar nicht mehr. Die ist, als ich wieder klar wurde, habe ich das ganz anders gesehen. Ich kann nicht in den Tod folgen, weil nach mir, meine Kinder beispielsweise, müssten dann das Gleiche tun, weil sie auch nicht damit fertig würden. Und so weiter. Das sind die Eltern, die Freunde. Ich kann das Ganze nicht mit dem Tod abklären. Ich finde das sehr, sehr interessant, was du erzählt hast und auch sehr gut, dass du angerufen hast und das erzählt hast, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, die eventuell mit diesem Gedanken spielen, sich das Leben zu nehmen, hinterlassen dann darüber, weitere Todessehnsüchtige. Ja, und sich darüber keine Gedanken machen. Das macht sich kein Mensch, solche Gedanken. Wenn auch die Gesprächspartner, die man in meiner Situation sucht, hält man alle nicht für kompetent. Jedem, den du das sagst, der ist natürlich tief betroffen und sagt, oh Gott, und was ist dir da passiert? Nur keiner kann das nachempfinden. Und jeder, der sich mit der Todessehnsucht quält, soll sich darüber im Klaren sein, dass er die nächsten Kandidaten hinterlässt. Liebe Angela, mir tut es dennoch sehr leid, dass du deinen Lebensgefährten oder einen lieben Mensch verloren hast. Ja. Ein Mensch, mit dem du 9 Jahre deines Lebens geteilt hast. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Ich bin jetzt verbunden mit Steffi. Stimmt das? Ja. 23 Jahre alt. Genau, hallo. Nur um Steffi. Ja. Um was geht's? Und zwar rufe ich an wegen dem Dirk, der am Mittwoch angerufen hat. Das war der blinde junge Mann. Der blinde, genau. Ja. Der über Einsamkeit so geklagt hat. Und ich wollte das Ganze eigentlich mal so eine Gegendarstellung machen, also dass man nicht unbedingt einsam sein muss als Blinder. Du bist auch eine Blinde, ein blinder Mensch. Ja, genau, ich bin auch blind, seit Geburt an auch. Ja. Und da kannst du hell, dunkel und Farben noch erkennen. Farben kannst du erkennen? Farben kann ich auch erkennen, auf ganz, ganz nah, aber allerdings nur, sehr verschwommen dann nur. Ja, genau. Also nur auf ganz, ganz nah. Oder wenn sie eben sehr, sehr grell sind, die Farben, dann kann ich die auch von weiter weg erkennen. Aber du kannst aber keine Formen. Die Formen kannst du nicht sehen. Nee, Umrisse und Formen, sowas kann ich nicht mehr. Also wenn man einen roten Scheinwerfer vor dich stellen würde, das würdest du erkennen, dass es irgendwas Rotes ist. Ja, ich würde zwar erkennen, dass es was Rotes ist, aber nicht was es ist. Verstehe. So, ne? Also als Fläche oder so. Ne? Also das war so ähnlich wie bei Dirk. Bei Dirk, glaube ich, war es nur schwarz-weiß und genau, auf einem Auge. Da waren nur die Schatten und Licht und sowas, Aber darum ging es ja auch nicht so. Es ging darum, dass er sagte. Also mich hat das ein bisschen gestört, so. Ich fasse mal eben kurz, Steffi, zusammen für die Leute, die vorgestern nicht dabei waren. Ja. Der Dirk war, ich glaube, so Anfang 20 und lebte auf einem kleinen Dorf und war sehr, sehr, sehr traurig darüber, dass er noch nie eine Beziehung hatte, sehr einsam ist. Hinzu kamen auch noch so sexuelle Überlegungen, welcher Richtung er zugeneigt ist und wusste letztendlich nicht, wie er aus dieser Einsamkeitsfalle herauskommt. Ja, genau. Ne, so war's. Ja, sicher. Ja, und mich hat, wie gesagt, bei dem Gespräch so ein bisschen gestört, dass er das so, dass er sich da so ein bisschen in Mitleidenschaft so gezogen hat. Weil ich sag mal so, du meinst, dass er ein bisschen selbstmitleidig war? Oder? Ja, fand ich schon. Also es gibt aber viele Blinde, die das machen, die das auch wollen, also die dann auch zu Hause leben und die dann eben von ihren Eltern betüdelt werden. Und reden wir über dich. Du bist 23 Jahre alt, lebst du bei deinen Eltern noch? Nein, ich wohne schon seit 4 Jahren nicht mehr bei meinen Eltern. Eine eigene Wohnung? Eine eigene Wohnung, genau. Hast du einen Job? Nein. Das auch nicht? Nein, leider nicht. Also es hat aber auch mit meiner Vergangenheit zu tun, weil meine Eltern mich nicht so geliebt haben, wie es eigentlich sein soll, und mich geschlagen haben und so. Hast du denn was gelernt? Hast du eine Ausbildung gemacht? Leider auch nicht, aber ich bin im September dabei, da wieder was Neues zu machen. Ach so, das ist ja toll. Also du qualifizierst dich jetzt nach. Ja, genau. Da muss ja auch sein. Ich meine, von nichts kommt nichts, ne? So, wie sieht es bei dir mit Freundschaft aus? Also, muss ich sagen, also ich habe zwar nicht sonderlich viele Freunde, mit denen ich mich so, also auch treffe und was unternehme, aber ich habe viele Telefonfreundschaften zum Beispiel. Ich telefoniere sehr viel. Entschuldige, wenn ich immer so unterbreche, dann wird das klarer für uns alle. Wie kommt man an als Blinder so an Telefonfreundschaften, an Telefonkontakte ran? Ja, und zwar gibt es in Berlin und in Hamburg und in München gibt es, nennt sich Chathaus. Das sind so telefonische Chatsysteme, also wie sowas ähnliches wie im Computer, nur dass man eben mit dem Telefon verbunden ist und keinen Computer braucht. Und dann telefoniert man halt und wählt sich in Räume ein. Ist für Blinde ideal, ne? Ja, natürlich. Und sowas gibt's in Hamburg, das nennt sich Monster-Chat. Ja, das ist mir schon begreiflich, dass man da natürlich viele Kontakte knüpfen kann, ist klar. Und, da bekommt man halt seinen Briefkasten und da kann man sich Nachrichten verschicken und so. Und da rufen auch viele Blinde an oder auch viele Behinderte, die so auch nicht rauskommen und so. Nun geht das natürlich dann auch sehr ins Geld, ne? Beim Computer ist es billiger, wenn man im Internet ist. Das stimmt. Aber man kann ja auch selbst dann die Nummern austauschen und das sind ja keine 0890 oder 0880 Nummern. Wieder 040-Nummern oder 020, also in der Stadt, in der man halt ist. Ja. Ne, okay, halt, also das sind so diese Telefonfreundschaften. Gibt es auch reale Freundschaften? Also aus diesen Telefonfreundschaften muss ich sagen, also da hat sich also für mich jetzt sagen wir eine gute Freundschaft entwickelt, mit dem ich mich also auch sehr oft treffe und ich bin sogar mit einem zusammen aus dem System. Also es gibt auch eine Partnerschaft, eine Liebesbeziehung auch. Ist das auch ein blinder Mann oder ein Sehender? Ein blinder Mann. Eigentlich nicht, aber dieser hat sich halt doch ergeben. Und der wohnt in deiner Gegend auch? Leider nicht. Hamburg. Naja, aber egal, ne? Ja. Ist ein bisschen blöd Fernbeziehung, aber man muss es irgendwie hinkriegen. Du wohnst in einer größeren Stadt? Ich wohne in Berlin. In Berlin, das ist natürlich ganz, ganz praktisch dann. Und unternimmst du denn mit den Bekannten, die du in Berlin kennst, den realen, auch was? Gehst du raus mal ab und zu? Sicher, also ich gehe raus, ich gehe auch mal ins Kino oder auf Konzerte oder ins Olympiastadion zum Fußball. So? Ja. Aber das ist natürlich irgendwie hart, ne, für einen Blinden im Fußballstadion, man sieht doch nichts. Man hört aber viel. Und kriegt eine Stimmung mit, eine Atmosphäre mit? Auf jeden Fall. Man kriegt ja nicht mit, wer jetzt gerade wie spielt, ne? Naja gut, aber die Fans, die sind alle so redselig, dass sie dann auch immer rumschreien, wer hier was macht und so. Und manchmal gehe ich auch mit jemandem zusammen, der sehen kann und so. Und dann ist wahrscheinlich auch akustisch eine Orgie, ne? In einem Fußballstadion zu sein. Das ist ja der Wahnsinn. Total schön. Also ich merke schon, du bist eine sehr vitale und taffe junge blinde Frau. Man braucht einfach Selbstbewusstsein genug. Also ich bin auch sehr oft von meiner Familie ausgestoßen worden und dann Nehmen wir mal an, Steffi, es kann ja sein, dass der Dirk heute Abend zuhört. Ja. Sag ihm mal direkt was. Das wirkt ja vielmals, wenn ich ihm was sage. Ja, also er sollte erstmal irgendwie versuchen, mehr Selbstvertrauen zu sich zu entwickeln irgendwie. Also, aber wie? Das ist natürlich ein guter Tipp. Man sollte das versuchen. Einfach mal Sachen sich zutrauen. Also ich habe auch nicht so angefangen. Also ich meine, man muss immer einen Anfang machen, auch ein Risiko eingehen. Also ich glaube, der Tipp mit diesem Risiko eingeht, dann. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, dieser Tipp mit den Telefonchat-Räumen, das ist schon mal ganz toll. Da kann man ja im kleinsten Dorf wohnen und kann Kontakt zur Welt aufnehmen. Ne? Ja. Und man muss es, insofern hast du völlig recht, wenn man ein bisschen unsicher ist, man muss es immer wieder versuchen. Ne? Eben, und immer wieder nach vorne. Am Telefon ist es sowieso so eine Sache, da braucht man eigentlich keine Angst oder keine Hemmung zu haben, weil da hat man denjenigen am Telefon. Kann nicht viel passieren, ne? Eben. Also ich glaube, dass das ja vielleicht doch ein sehr mutmachender Appell war von dir für den Dirk oder vielleicht für andere blinde Menschen auch. Mhm. Es geht auch anders, ne? Man muss es immer in die Hand nehmen. Und ich glaube, wir sind auch zusammen in eine Schule gegangen, glaube ich. Also mir kam das sehr bekannt vor, als ich angerufen habe. Ehrlich? Wenn er möchte, kann er sich gerne aus der Redaktion meine Nummer super holen, wenn er will. Dann kann er sich gerne mal bei mir melden. Das würde mich echt mal interessieren, weil wir sind damals in die gleiche Internatsgruppe gegangen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er sich selbst noch an mich erinnern kann. Wo war das denn, das Internat? Das war in Königs Wusterhausen. Ah, gut, dann wird es bei ihm jetzt direkt geklingelt haben, wenn er auch daher kommt. Ich danke für deinen Anruf. Alles klar, und, war schön, mit dir zu reden. Ja, eine tolle Sendung. Gebe ich zurück. Tschüss, Steffi. Ja. Okay, tschüss. Sonja, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Sonja. Ja. Guten Morgen. Entschuldige. Ich wollte jetzt nicht anbullen. Ich hatte nur nichts gehört. Sonja ist 25 Jahre alt und ist bei mir. Richtig. Begrüße sie ganz herzlich. Und ja, mein Problem ist, ich leide seit einem Jahr unter einem Waschzwang. Mhm. Erzähl mal, was wäschst du? Alles. Also ich putze meine Wohnung ohne Ende. Das heißt, ich fange an einem Teil der Wohnung an, putze die ganze Wohnung durch, fange dann wieder an, putze wieder durch. Ich wasche mir 30 Mal am Tag die Hände, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich die Scheiße an den Händen habe. Also die Scheiße im Sinne von, dass in Bakterien irgendwie Schmutz... Nee, jetzt so Schmutz nicht direkt. Also ich hatte vor einem Jahr, bin ich in einen Hundehaufen getreten. Ach so. Und seitdem habe ich da diese Phobie gegen Scheiße entwickelt. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Richtig. Ich dachte, du meintest das jetzt irgendwie so... Nee. Vor einem Jahr ist das passiert? Richtig. Wie ist das genau passiert vor einem Jahr? Ja, ich bin da reingetreten und ja, dann habe ich mich so geekelt, dann bin ich dann erstmal nach Hause gefahren, ja, habe die Schuhe draußen vor der Tür ausgelassen, ja, und dann wusste ich nicht, ob ich vielleicht doch irgendwas an der Hose hatte, mhm, bin dann erstmal ins Badezimmer, habe die Klamotten weggeschmissen, mhm, ja, und dann war immer noch der Unsicherheitsfaktor da, ob ich nicht was mit in die Wohnung getragen habe. So, jetzt standen aber immer noch die Schuhe vor der Tür. Ja, aber es waren offene Sandalen gewesen und ich wusste halt nicht, ob jetzt an meinen Füßen sowas dran gewesen war. Ich meine... Aber vom Logischen her weiß ich auch, dass das total schwachsinnig ist. Du hast geguckt, es war nicht zu sehen. Und richtig. Hast dir dennoch gleich die Füße gewaschen? Richtig, genau. Ja. So, aber was hast du jetzt mit den Schuhen gemacht, die da draußen für sich vor der Tür standen? Weggeschmissen? Die habe ich weggeschmissen. Bist du Jack? Die kann man, jeder von uns ist ja schon mal in sowas reingetreten. Ja. Und jeder von uns flucht da natürlich, ne? Mhm. Und verflucht alle Hundebesitzer, ne? Dass sie ihre Hunde draußen rumlaufen lassen. Aber das kann man ja dann auch irgendwie abspülen, ne? Ja, ich habe mich so geekelt, ich habe die weggeschmissen. Ich habe dann teilweise auch Handtücher weggeschmissen, nachdem ich mich geduscht habe. Das ist ja völlig verrückt. Und seit diesem Tag, schlagartig, hat es angefangen. Ja. Was ja dann jetzt auch nicht mehr so lustig ist, ne? Was du gerade geschrieben hast. Das ist ja eine richtige Leidensdruck steckt da ja hinter. Ja, richtig. Also, du warst vorher eine völlig normale Frau, die ab und zu mal ihre Wohnung geputzt hat. Also ich war schon immer penibel gewesen. Ja, und, aber nicht übertrieben. Es hat sich im Rahmen gehalten. Mhm. Also Waschzwang insofern, dass du sagst gerade, dass ihr die Hände sehr viel wäscht. Richtig. Auch geht es auch so, dass du ständig unter der Dusche stehst? Ich habe dreimal am Tag geduscht. Pro Dusche habe ich 1 bis 2 Stunden gebraucht. Stunden geduscht? Da ging dann auch immer ein ganzes Duschgel bei drauf. Aber ist die Haut doch völlig fertig mit Nerven? Richtig. Mittlerweile. Nicht nur die Haut, ich auch. Du auch, ja klar. Ja. Also ich stelle mir vor, dass die ganz porös ist überall schon. Oder fettest du auch ständig ein? Ich fette die ständig ein, aber meine Hände, die waren teilweise ziemlich blutig gewesen. Blutig schon? Vom Waschen? Ja, richtige Kerben und Risse waren dran. Jetzt putzt du so oft auch die Wohnung. Ja. Hast du überhaupt Zeit dafür, sie so oft zu putzen? Nee, das ist das Problem. Also mittlerweile besteht mein Tag nur noch daraus, arbeiten, nach Hause kommen, dann putze ich bis 3-4 Uhr morgens. Das ist unglaublich. Und muss dann um 8 Uhr wieder aufstehen. Ja, und ich bin jetzt aber auch seit 2 Wochen im Krankenhaus, weil ich halt zusammengebrochen bin. Was arbeitest du? Was machst du vom Beruf? Ich bin Industriekauffrau. Industriekauffrau. Aber das überträgt sich nicht auf deinen Beruf, dass du im Büro dann auch ständig am Rumwischen bist? Das nicht. Ich bin da zwar schon etwas pingeliger, aber sobald ich Beschäftigung habe, geht es. Ah ja. Wäschst du dir denn im Büro auch ständig die Hände? Es kommt drauf an, wenn ich... Also super viel zu tun habe, dann eigentlich nicht, weil ich dann nicht dran denke. Und in dem Moment, also, wo ich wieder Zeit habe, kommt wieder dieser quälende Gedanke. Ah ja, aber am schlimmsten ist es in deiner Wohnung. Richtig. Da, wo du damals mit den Sandalen hingegangen bist. Richtig. Und am schlimmsten ist es halt auch jetzt nach meiner eigenen Verdauung. Ich habe teilweise meine Verdauung bis zu 10 Tage lang eingestellt. Weil du nicht zur Toilette gehen möchtest und dich nicht säubern möchtest danach. Richtig, weil ich Angst habe, dass ich danach dann, auch wenn ich mir die Hände wasche, dass ich danach noch was an den Händen habe. Also weil du gar nicht im geringsten an Ausscheidung rankommen möchtest. Richtig. Wie ist denn das, wenn du Pipi machst? Ist das nicht auch unangenehm? Nee, das geht. Das geht? Das geht, ja. Also es ist im Prinzip wirklich nur diese Scheiße. Aber dann ist das natürlich auch schon gleich wieder verbunden mit dem zusätzlich großen gesundheitlichen Problem, wenn du deine Verdauung unterdrückst. Ja, richtig. Du hast einen Zusammenbruch gehabt, inwiefern? Ja, also ich meine, ich hatte im Februar einen Suizidversuch hinter mir gehabt, weil ich halt damit nicht mehr klargekommen bin. Mhm. Und dann war ich da 3 Tage im Krankenhaus gewesen, bin dann wieder raus. Ja, und dann bin ich dann halt irgendwann am Wochenende zusammengebrochen in der Wohnung, weil ich halt wieder nur geputzt habe und eben auch nicht zum Schlafen gekommen bin. War das jetzt ein seelischer Zusammenbruch oder... Das war auch ein körperlicher oder beides? Das war beides gewesen. Beides. Und bist jetzt im Moment im Krankenhaus? Richtig. Du rufst aus dem Krankenhaus aus an? Richtig. Was ist das? Ist das eine psychosomatische Klinik oder eine reine? Ja, genau. Ah ja, das heißt, da bist du ja eigentlich dann in ganz guten Händen. Richtig, ja, das ist das Problem, weil ab Montag will der mit der Therapie anfangen. Und ja, er hat mir gesagt, wenn ich mich nicht drauf einlasse, dann kann er mir nicht helfen. Und ja, ich ekel mich halt davor, weil er will mich damit richtig konfrontieren. Und er hat gesagt, ich muss mich mit dem Ekel so konfrontieren und das dann aushalten. Wie viele Tage bist du jetzt im Krankenhaus schon? 2 Wochen. 2 Wochen. Was ist denn bisher im Krankenhaus passiert, wenn der bisher noch nicht mit der Therapie angefangen hat? Also bisher habe mich auch davor geekelt, Türklinken anzufassen. Mhm. Ja, und bisher war es halt, dass ich eben geübt habe, Türklinken anzufassen und mir danach nicht direkt die Hände zu waschen. Mhm. Ich habe auch keine Seife auf dem Zimmer, ist mir alles abgenommen worden. Mhm. Wie ist es mit der Verdauung jetzt im Krankenhaus? Ist besser geworden. Ja. Aber ja, trotzdem immer noch ein Problem, vor allem wenn ich dann mal meine Wäsche mache und meinetwegen ich wasche meine Wäsche und habe dann Verdauung, dann habe ich Angst, dass da noch was an den Händen ist, in dem Moment, wo ich die Wäsche falte, dass da auch was dran kommt. Lebtest du oder lebst du eigentlich alleine zu Hause? Oder mit? Ich lebe alleine, ja. Also kein Partner, dann wäre es ja noch komplizierter alles. Ja, richtig. Mhm. So, jetzt geht am Montag die Therapie los. Genau. Und da hast du jetzt Angst vor. Ja, richtig. Also ich weiß halt nicht, ob ich mich drauf einlassen soll oder nicht. Wie genau sieht denn die Therapie aus? Hat man dir das schon ein bisschen eingehender erklärt? Das hat er mir schon gesagt. Und zwar soll ich dann Klobrillen mit den Händen berühren, soll alle Türklinken berühren, den Fußboden berühren. Ja, und dann darf ich mir halt nur einmal die Hände ganz kurz waschen, 5 Sekunden, muss die Hände an einem Handtuch abtrocknen. Ja, und mit dem Handtuch wird dann in meine Wohnung gegangen und über die ganzen Möbel gestrichen. Dann soll ich mit dem Handtuch die ganzen Kleider berühren. Ja, und das ist es halt, was ich nicht weiß, ob ich das wirklich mache. Also, ich finde, dass das ein ganz interessanter Ansatz ist, dass man mit der Sache, vor der man so eine Angst hat, dass man damit konfrontiert wird. Richtig. Ich glaube, dass das viel effektiver ist, als wenn du endlose Gesprächstherapien machst mit irgendjemandem. Ja, das stimmt. Und ich würde jetzt von außen, so wie du mir das alles geschildert hast, Sonja, würde ich dir wirklich innigst raten, diese Chance wahrzunehmen, wo du schon in einem Krankenhaus bist, offensichtlich in guten Händen bist, in einer Klinik, in einer psychosomatischen Klinik, das mitzumachen, auf die Zähne zu beißen, das versuchen durchzustehen. Ja, ich könnte fast wetten, dass wenn das am Anfang die Hölle für dich auch ist, dass du es dann schaffst, dass du es nur so schaffst zu überwinden und ein riesen Erfolgserlebnis hinterher hast. Ja, ich habe aber Angst, dass es eben nachher nach hinten losgeht, dass ich dann eben vor Ekel erst recht anfange zu putzen. Ich glaube, schlimmer kann es gar nicht mehr kommen. Ja, das stimmt. Ja, und du bist in der Hand von erfahrenen Psychologen. Und ich glaube, dass die, wenn sofort einen Blick haben, wenn du das wirklich nicht schaffst oder wenn du zu kollabieren drohst oder ich weiß nicht, was passieren kann, dass die es auch abbrechen. Mhm. Guck mal, du machst es ja nicht alleine. Ich hätte auch Sorge, wenn du das jetzt alleine oder mit einem Freund zusammen machen würdest. Nee. Aber du bist in fachkundiger Hand. Nutze diese Chance. Du siehst ja, wie beschissen dein Leben war das letzte Jahr. Ja, richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass das gravierende Auswirkungen auf dein gesamtes Leben, auf dein Freundeskreisleben, auf den Alter. Ich bin total abgekapselt. Glaube ich. Was sagen denn deine Freunde dazu, wenn du nur noch putzt in der Wohnung? Also es wissen nur sehr wenige und ja, die versuchen mir halt zu helfen, aber die wissen halt auch nicht wie. Klar, da ist man ja erstmal auch relativ fragend davor. Richtig, genau. Also es war halt so, dass ich dann mit einer Freundin immer zusammen gewaschen habe, weil ich halt auch die Waschmaschine angemacht habe und immer wieder angemacht habe, ohne dass ich die Wäsche dann tatsächlich in den Schrank getragen habe. Es entstehen ja oder entstanden ja wahrscheinlich auch sehr hohe Kosten, ne? Ich habe 1000 Mark im Monat an Putzmitteln ausgegeben. Abgesehen von Wasserkosten und anderen diversen Dingen auch noch. Was sagen deine Eltern dazu? Hast du Kontakt zu deinen Eltern noch? Ja, Kontakt habe ich zu denen. Gerade meine Mutter ist natürlich super mit den Nerven fertig und weiß auch nicht, wie sie mir helfen soll. Also ich glaube, dass du sehr wohl siehst, was für ein Leidensdruck da dass du dem ausgesetzt warst im letzten Jahr. Und ja, aber mir widerstrebt es, meine Klamotten so zu versiffen mit dem Handtuch. Ja, aber ich würde mir da jetzt auch gar nicht so theoretisch großartige Gedanken drüber machen. Ich weiß, es ist mir völlig klar, dass du es machst. Mhm. Aber das ist nicht der richtige Ansatz. Du musst es einfach tun. Du musst es einfach machen. Mhm. Und hoffen, und ich bin fast sicher wirklich, ich habe so tolle Sachen von Leuten schon gehört, die diese Konfrontationstherapie gemacht haben, die mir erzählt haben, ich bin durch Höllen gegangen. Mhm. Aber jetzt bin ich ein neuer Mensch. Mhm. Und das funktioniert auch relativ schnell, so wie man mir erzählt hat. Ja, richtig. Also er hat gesagt, es kann sein, dass das dann in 2 Wochen erledigt ist. Wo du sonst vielleicht in Gesprächstherapien 2 Jahre für brauchen würdest und vielleicht es dann noch immer nicht geklappt hast. Sonja, mach es. Ja, nur ich kann ja nicht danach meine ganzen Klamotten wegschmeißen, wenn ich die so versifft habe. Lass uns gar nicht jetzt theoretisch darüber reden. Fang einfach Montag mal an. Mach es. Es ist deine große Chance, jetzt da rauszukommen. Und wenn du es geschafft hast, ruf mich bitte, bitte nochmal an. Ja, mach ich. Ruf mich bitte nochmal an. Ich bin wirklich sehr interessiert daran, wie das ausgegangen ist. Okay. Alles Gute. Gut, danke. Toll, toll, toll. Ja, tschüss. 1.40 Uhr. Oh, 1.40 Uhr schon und 20 Sekunden. Kurze Pause. Sekunde, 1.41 Uhr. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Ich kann euch ja schon mal die Themen nächste Woche sagen. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema In den Fängen von Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich denke nur an meinen Körper. Heute aber noch bis 2 Uhr freie Themennacht. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Claudia, 36 Jahre alt. Hallo Domian. Ja, ich grüße dich. Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist folgendes. Ich habe ein Verhältnis mit dem Freund meiner besten Freundin angefangen. Mit dem Freund der besten Freundin? Genau. Das ist ja mit das Schlimmste und Übelste, was passieren kann. Ja, ne? Genau, so ziemlich. Also du bist aber solo eigentlich. Nein, nein, nein, ich bin auch verheiratet. Du bist auch noch ein Mann. Ja, genau. Kinder? Drei. Ja, macht die Sache nicht einfacher. Und das andere Pärchen hat auch ein Kind? Oder Kinder? Ja, nee, ist ein bisschen komplizierter. Sie leben zusammen, sie hat aber aus einer vorherigen Beziehung ein Kind. Verstehe. So, wie lange läuft das jetzt zwischen dir und diesem Mann schon? 4 Wochen etwa. Erst 4 Wochen? Ja. Also noch ziemlich frisch alles. Wie fing's denn an? Ja, keine Ahnung. Wir haben uns halt öfter gesehen, bei beiden zu Hause halt. Klar. Weil ich halte mich da halt öfter auf, ist ja klar. Ja. Und es kommt halt noch erschwerend hinzu, dass die Freundin ziemlich krank geworden ist im letzten Sommer. Und die Beziehung darunter wohl auch ziemlich stark gelitten hat. Was hat sie für eine Krankheit? Sie hat einen Gehirntumor. Und ist da im Moment in Behandlung, also bekommt jetzt Bestrahlung und so weiter und so fort. Sieht aber ganz gut aus, muss man dazu sagen. Mhm. Also nicht ganz alles zwecklos. Mhm. Und ja gut, darunter hat die Beziehung wohl sehr stark gelitten. Bei uns ist auch schon seit einiger Zeit ein bisschen Frust, 10 Jahre Beziehung. Und dann fing das halt an mit irgendwelchen SMS hin und her schicken und sich mal treffen. Und jetzt steckt man halt da schon irgendwie so mittendrin. Wie lange sind die anderen beiden denn zusammen schon? 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Du sagst mir, man schickt SMS hin und her und dann steckt man irgendwie so drin. Aber ja. So einfach geht das ja nur auch nicht. Da muss ja schon von irgendeinem ein richtiger Schritt gemacht werden. Ja, das ist ja auch eine große Tabugrenze, die man da überschreitet. Ja, ne? ja, eben. Wer hat den Schritt getan? Kann ich eigentlich schlecht sagen, beide irgendwie zusammen. Also... Ihr habt euch dem Tabu angenähert, von beiden Seiten, jeder für sich. Ja, ja. Und dann ist es passiert. Ja, genau. Wo ist es passiert? In welcher Wohnung? In meiner Wohnung. In deiner Wohnung. Ja. Kinder waren nicht da, Mann war nicht da? Ja, mein Mann ist ziemlich viel unterwegs. Mhm. Die Kinder schlafen irgendwann mal oder mein Mann ist auch manchmal mit den Kindern unterwegs. Mhm. Und ja, dann... Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Ist das eine Affäre? Ist das eine Sexbeziehung? Ist das eine Verliebtheit? Ja, also ich denke, es läuft jetzt schon auf Verliebtheit raus, also von beiden Seiten, was ich jetzt auch weiß. Mhm. Aber die Problematik besteht natürlich darin, dass ich keine Aussicht auf irgendwelche positiven Veränderungen habe und dieser Stress, der von der ganzen Sache ausgeht, im Prinzip dieses Geheimhalten und Super, Claudia, als das erste Mal passiert ist, ja. Hat dich danach das schlechte Gewissen nicht völlig übermannt? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, also komischerweise, vielleicht, wenn überhaupt, also meiner Freundin gegenüber sicherlich schon. Und meinen Kindern gegenüber auch, aber meinem Mann gegenüber jetzt zum Beispiel gar nicht. Dem Mann gegenüber überhaupt nicht. Nee, also aber, sehr wenig. Ja, aber ich meine, ein ganz gewichtiges Argument ist doch die Freundin. Man ist doch der besten Freundin gegenüber absolut loyal verbunden. Vor allen Dingen, wenn sie auch noch eine so schwere Krankheit hat. Und und die Situation, ich sag mal, fast auszunutzen und dann mit ihrem Freund. Ja, genau, das ist ja auch mein Problem. Also ich fühle mich da auch so mies irgendwie und so. Das ist so absurd, diese ganze Geschichte, wenn die mir jemand andere erzählen würde, würde ich... Würdest du schimpfen wahrscheinlich, ne? Was ist mit der Frau los? Ja, genau. Ja. Deswegen, mein Gott, das ist ja unter aller Sau. Ist das denn eine richtig große Busenfreundin von dir? Ja, meine allerbeste Freundin. Seit 30 Jahren sind wir wirklich ganz, ganz gute Freundinnen, haben alles Mögliche zusammen gemacht. Das darf nicht passieren, klar. Nein, ich weiß, aber ich stecke jetzt da mittendrin und vor allem die Problematik ist einfach, ich kann ja mit niemandem darüber reden. Weil ich kann solch eine Geschichte im Prinzip niemandem erzählen, weil ich davon ausgehen muss, dass niemand mit Recht Verständnis dafür hat. Ja, mit Recht. Aber es geht ja nicht darum, dass du unbedingt mit jemandem reden willst, der Verständnis hat, sondern dass du überhaupt mal redest darüber. Ja, genau. Ne? Aber ich sehe dann schon, wenn ich mir so ein, zwei Leute überlege, mit denen ich reden könnte, sehe ich dann ja schon dieses Entsetzen, weil... Aber lass uns nochmal das so nacheinander besprechen. Ja. Du hast gesagt, ich habe kein schlechtes Gewissen meinem Mann gegenüber. Mhm. Das sagt ja schon sehr viel über eure Ehe aus. Stimmt. Sehr viel. Mir auch jetzt sehr bewusst geworden, also in letzter Zeit dann noch extremer. Mhm. Also die klar, der also die Beziehung war schon nicht mehr ganz so doll, aber ich denke, in letzter Zeit ist mir das natürlich bewusst geworden, nur es ist jetzt die Sache, da dürfte ja nichts damit zu tun sein haben, wie ich dann mit in meiner Beziehung weiter vorgehe. Die müsste ich so geregelt kriegen. Ja, allerdings, ja. Aber es ist interessant, dass so ein Gefühl zu beobachten bei sich selbst, dass man nicht mal mehr ein schlechtes Gewissen hat. Das sagt eigentlich ganz viel darüber aus, dass man emotional sich schon sehr gelöst hat von dem Partner. Ne? Dass es nur noch so eine Routineverbindung ist. Und, ja, klar, ist ja auch alles. Wer ist dir wichtiger, der neue Mann oder deine beste Freundin? Schwer zu sagen. Eigentlich ja schon die beste Freundin, natürlich. Natürlich, klar. Wenn wir jetzt zaubern könnten, wie würdest du die Welt, wie sollte ich dir die Welt zaubern, wenn ich es könnte? Tja, darüber bin ich mir selbst nicht so im Klaren. Also, keine Ahnung. Ach, das wundert mich jetzt. Ich dachte, du hättest jetzt gesagt, ich würde mir wünschen, mit dem Mann zusammen zu sein und meine Freundin immer noch zu haben und mich gütlich von meinem Mann zu trennen. Ne? Das wäre doch so ein Modell, wäre das doch. Wären aber ganz, ganz viele tolle Wünsche. Na gut, ich habe es auch mal nur mal so hypothetisch gefragt. Ja, klar. Was sagt denn der Mann, dein Geliebter, nennen wir ihn so? Was sagt der dazu? Ja, der sieht sich natürlich auch in einer ganz beschissenen Situation, weiß, ja, keine Ahnung, er weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Er, gut, denke ich immer, Frauen hängen sich dann auch vielleicht schneller irgendwie da rein. Männer, die können da vielleicht ein ganz klein bisschen lockerer mit umgehen, ein bisschen mehr Abstand. Ich denke, ja, gut, er sagt auch, ja, Liebe und tralala, ist schon irgendwas da. Ja, also gesteht ihr euch so ein bisschen ein Verliebtsein? Ihr sagt euch das. Ja, ja, sicher. Das schon, aber wir sehen natürlich auch beide irgendwie kein Fortkommen oder keine positive Lösung für alle Beteiligten. Also ich würde dir sagen, wenn mir macht es wirklich am meisten zu schaffen, wie du das so erzählt hast, nachdem die Geschichte mit eurer Ehe letztendlich irgendwie abgeklärt ist, dass die Sache eigentlich eine Geschichte von gestern ist, dein Verhältnis zu der Freundin am meisten gibt mir zu denken. Das macht man nicht mit der besten Freundin. Nee. Das macht man vor allen Dingen nicht, wenn die beste Freundin in ihrer größten Krise des Lebens ist. Sie hat einen Gehirntumor. Da musst du als beste Freundin neben mir stehen, ohne Wenn und Aber. Ja, mache ich ja auch trotzdem. Ja, ist mir klar. Aber was glaubst du, was diese Frau empfinden würde, wenn sie das erfährt? Oh Gott. Was für eine Katastrophe. Ja, sie verliert ihre beste Freundin. 30 Jahre seid ihr beiden Mädels zusammen. Und würdet eigentlich durch dick und dünn gehen, ne, gemeinsam. Natürlich. So, oder gegenseitig durchs Feuer gehen für die anderen. Ja. So, das denkt sie auch. Ja. Und du machst mit ihrem Typ rum. So, und sie würde auch noch ihren Freund verlieren, auch wenn es da kriselt, egal. Ich meine, es gibt natürlich, auf der anderen Seite gibt es Konstellationen, wo man sagt, da ist jetzt die Liebe so hingefallen, da kann man sich nicht mehr gegen wehren. Aber das weiß ich nicht genau, ob das bei euch so ist. Vielleicht seid, ist es von beiden geboren, so aus der Unzufriedenheit, in der du lebst und in der er lebt. Ja. Ja, das könnte ja sein. Das ist möglich, ja. Mhm. Und ich finde, das Einzige, was ihr tun solltet, wäre sofort die Notbremse ziehen, den Mund halten, Deckelchen drauf und zur Seite. Ja. Wenn ihr beide wirklich, ich sage es mal ganz pathetisch, für die Liebe, für eine Beziehung bestimmt seid, ich sage sehr pathetisch, dann wird sich, werden sich Wege finden, dass ihr zueinander kommt. Aber jetzt auch vor allen Dingen, wo die Freundin so krank noch ist, beende es. Manchmal erfährt man ja auch noch mehr über sich und seine Gefühle, wenn man etwas beendet hat. Nämlich, ob man damit umgehen kann, dann war es nicht so tief, oder ob man sich verzehrt vor Sehnsucht, und dann war es doch tief. Ja, klar. Aber das ist ja jetzt schon oft so, dass ich dann denke, er muss mich anrufen oder er muss sich mal melden und warte dann schon auf irgendwelche Kontaktaufnahmen und dann kommt vielleicht nichts, weil er nicht kann oder... Ist er denn eigentlich so dein Typ, auf den du stehst? So ein Typ, auf den du stehst und dein Typ? Nee, gar nicht. Siehst du? Nee, ich habe so ein bisschen wirklich die Vermutung, dass das alles aus Frust heraus entsteht. Du bist unzufrieden, er ist unzufrieden. Ja. Ich bin mir halt jetzt immer noch irgendwie so unklar, ob es so ist oder nicht, aber im Großen und Ganzen denke ich, hast du schon recht. Wie schwierig für dich auch, wenn du jetzt deine Freundin besuchst. Ja, das ist eine ganz beschissene Situation. Absolut. Oder vor allen Dingen, wenn du die besuchst und er ist auch noch da. Ja, das ist ja, genau. Das ist ja Grauen. Das Grauen in... Ja, absolut. Fürchterlich. Ja, ziemlich nervig. Ich wünschte, ich würde es versuchen, zumindest erstmal versuchen. Mhm. Und zwar ganz radikal. Okay. Wie oft habt ihr schon Sex miteinander gehabt jetzt in den vier Wochen? Dreimal vielleicht. Mhm. Drei, viermal, ja. Geht ja noch, ich dachte jeden Tag. Nee. Also so viele Freiräume habe ich nicht. Nee, also. Also Claudia. Ja. Ich wünsche gutes Gelingen, das ist sehr schwierig, das ist mir klar. Ja. In der Situation, in der du steckst. Okay. Alles Gute. Ich danke dir. Wiederhören. Ja, tschüss. Ein junger Mann, 19 Jahre alt. Guten Morgen, Sven. Ja, ich bin Sven. Ja. Und zwar erstmal herzliches Dank an dein Team. Ja, ich richte aus. Ja, ich wollte eigentlich nochmal was am Mittwoch zurückrufen werden, hat aber nicht mehr geklappt. Und dann finde ich das klasse, dass wir das nochmal zurückgerufen haben. Nochmal vielen Dank. Ja, das haben die jetzt im Hintergrund gestrickt, da weiß ich gar nichts von. Ja. Also, um was geht's? Ja, also ich wollte erstmal sagen, es war glaube ich am Dienstag oder am Mittwoch, da hat dir Mario angerufen, der mit dem Herzfehler, der seinen Sohn verloren hat. Und dem möchte ich nochmal mein herzliches Beileid aussprechen. Sehr nett von dir. Ja. Und wenn ich jetzt ein Wort sage, dann erinnerst du dich, wir haben schon mal telefoniert vor einem halben Jahr, und zwar der Rattenmann. Der Rattenmann. Ja, ich erinnere mich, irgendjemand war in der Leitung. 25 Ratten. 25 Ratten in der Wohnung. Ja, richtig. Wo noch zu Hause. Und die Mutti war völlig neben der Kappe, ja, ne? Ja, genau. Ja, und ich habe jetzt ein Geschäft aufgemacht. Wie, ein Geschäft aufgemacht? Ja, mit Ratten. Ein Rattengeschäft? Ja, das habe ich jetzt aufgemacht. Wie geht das? Kann man ein Geschäft mit nur Ratten führen? Ja, also nicht nur Ratten, wie du schon gesagt hattest, auch mit Meerschweinchen, Hamster, Mäuse, alles mit drin. Also du hattest damals, jetzt dämmert allmählich auch bei mir, du hattest in deinem Kinderzimmer eine kleine Rattenzucht aufgemacht, ne? Genau. Weil du ein bisschen jeck bist auf Ratten, ne? Genau. Warum eigentlich auf Ratten? Wie war das damals? Ja, also ich habe mir da war ein Freund, der ist im Urlaub gefahren und er hatte auch zwei Stück, die habe ich ja zur Pflege genommen. Und da habe ich ja gemerkt, was für geile Tiere das einfach sind. Und dann habe ich langsam angefangen zu züchten. Meine Freundin hat auch da langsam angefangen. Was ja keine große Kunst ist, das geht ja relativ flott bei Ratten, ne? Das geht flott, ja. Ja. Ja. Und, aber das war nun wirklich zum Leidwesen deiner Mutter. Ja. Ja. So, jetzt ist daraus die Idee entstanden, ich mache ein Geschäft auf mit Kleintieren quasi. Und kann man denn das ganz einfach? Muss man da nicht irgendwie eine Qualifikation für haben oder irgendwas vorweisen? Muss man nicht großartig. Also ich habe ja, in Hamburg wohne ich ja. Ja. Und habe mir da in einer Wohnungsanzeige habe ich mir dann eine Wohnung, also so ein etwas, ist ein riesiges Wohnkomplex. Und da habe ich dann eine 60 Quadratmeter, also im Untergeschoss, so eine Wohnung, wo mit Schaufenster, war eine Modeboutique vorher drin, habe ich mir angemietet für 1.700 € im Monat. Und das läuft ziemlich gut sogar. Ich habe am 11. Aber es ist ein Gewerberaum, ne? Ein gewerblicher... Habe ich am 11. März eröffnet und das hat wunderbar geklappt. Also schon am Anfang schon 70 Leute da gehabt. Gab Sekt und Bier und Kuchen. Hat wunderbar geklappt. Schon die ersten Verkäufe gehabt. Das ist ja schön, aber man muss doch so ein gewisses Grundkapital haben für ein Geschäft. Da müssen ja Einrichtungsgegenstände hin, da müssen Käfige gekauft werden. Ja, ich habe mir von der Bank Geld geliehen. Wie viel? Und insgesamt 25.000 Euro. Echt, das haben die dir so hingeblättert? Das haben sie mir gegeben, ja. Mit der Idee, ich mache hier ein Geschäft mit Kleintieren auf? Ja. Da sagt mal einer, unsere Banken seien nicht risikofreudig. Nein. Echt, das hat einfach so ganz... Ja, das haben sie so gemacht, ja. Das ist ja doll. Ja, und das Gute ist, meine Freundin ist mit im Geschäft. Und noch zwei andere Freunde, die machen da auch mit. Also Ratten, Hamster, sagst du? Mhm. Mäuse auch? Mäuse auch. Mäuse, was noch? Chinchilla? Die Chinchilla sind einfach zu groß. Die sind zu groß? Ja. Die sind ja sehr putzig, ne? Chinchilla. Ein Freund von mir hatte früher mal einen Chinchilla. Die haben so große Augen und so schöne Augen, so große Ohren und so schöne Augen. Die gucken nur. Ja. Was noch für Tiere? Hamster? Ja, hatten wir schon. Ja, und Mäuse. Gut, drei verschiedene Sorten. Meerschweinchen auch noch. Meerschweinchen, genau. Was sind das für Leute, die so diese Sachen kaufen bei dir? Ja, Züchter, die also noch reinrassige Ratten suchen. Es gibt auch verschiedene Farben, die noch nicht gekreuzt worden sind. Gibt es noch viele Varianten, die es da gibt. Dann zum einen... Gibt es bunte Ratten auch? Es gibt auch, ja, zum Beispiel, ich habe eine, die habe ich mit 5 Monaten gekriegt. Ja. Die war komplett grau, die hat nachher schwarze Streifen bekommen. Also da gibt es also immer verschiedene Varianten. Das ist aber so eine knallrote oder knallblaue Ratte gibt es nicht. Nein, das gibt es nicht. Okay, Züchter. Aber auch so ganz normale, kommen auch Kinder, die auch mal einen Hamster sich kaufen wollen? Ja, auch, ja. Mhm. Aber bei uns ist es so, erst Jugendliche oder ja schon Jugendliche erst ab 16 dürfen bei uns grundsätzlich Tiere kaufen. Und wenn die dann eine Einverständniserklärung, Unterschrift und also kriegen so einen Bogen mit, Personalausweis von den Eltern, dann ist er auch okay. Und da gibt es wahrscheinlich auch die, was ich immer so ein bisschen eklig finde, aber so ist nun mal die Natur. Ja, die Züchter, also die auch Schlangen und sowas haben. Eben, wollte ich darauf hinaus. Ich habe einen Freund mal gehabt, der besaß eine Riesenschlange. Und da wurden dann einmal im Monat irgendwie drei Mäuse verfüttert. Ja. Was fürchterlich aussieht. Ja, aber ist halt so. So ist es halt, ja. Ja. Und da konnte ich bin immer noch ganz überrascht darüber, und da kontrolliert auch niemand, dass du beispielsweise ordentlich mit den Tieren umgehst. Doch, kommt alle drei Viertel, also du hast ja drei Viertel, alle drei Monate kommt jemand von der ortsständigen Tierbehörde und kontrolliert das auch richtig. Achso, ja, so muss das ja auch sein. Was hast du vorher eigentlich beruflich gemacht? Vorher habe ich ja beruflich eine Ausbildung als Metallbauer angefangen. Ja, also hab dann abgebrochen. Sogar abgebrochen, was ganz anderes. Also da soll mal einer sagen, dass man mit Initiative in unserem Land nichts machen kann. Ne? Du hast die Idee gehabt, bist zur Bank gegangen, hast gesagt, hier Jungs, ich will das aufmachen. Vielleicht haben die auch Erfahrungen mit solchen und haben gesagt, hier, so und so viel Kohle kriegen sie, fangen sie an. Mittlerweile habe ich auch schon eine Internetseite gemacht. Und kann ich die mal ansagen, dass da ein paar Leute raufkommen? Nee, das ist jetzt Schleichwerbung. Bitte mach's nicht. Dann kriegen wir Ärger hier. Ach so, das habe ich nicht so. Aber du verdienst schon so viel, dass du sagst, ich komme im Monat ganz gut über die Runden. Ja, ich kann ja auch sagen, was ich verdiene. Und zwar sind das rund 1.700 Euro im Monat. Ja? Also und da ist es Miete und Kreditkosten und so alles abgezogen. Übrig, ja. Ja, toll. Also Gratulation, wirklich. Ja. Was kostet denn wenn ich mir so eine schöne fette Ratte bei dir kaufen will? Also, grundsätzlich werden bei uns nur Jungtiere gekauft, weil die Älteren brauchen wir noch zur Zucht. Achso, gut. Ein Jungtier. Ich will ein Rattenjungtier bei dir kaufen. Was muss ich hinblättern? Ein Jungtier, das kriegt man mit 7 Wochen. Da fällt gerade schon fest, also frisch im Körnerfutter. Und dann bezahlt man 4,50 Euro. Ja, ist doch. Okay. Das ist gar nichts. Ja, bei uns haben wir noch ein Geschäft, bei uns im Eisertal, also das ist bei uns in Hamburg, im Norden Hamburgs, im Wohnmittel. Da gibt es dann, Ratten, also die bezahlt man auch teilweise schon 12, 13 Euro. Also ist es bei dir geradezu ein Schnäppchen? Ist ein Schnäppchen, ja. Ist wirklich ein Schnäppchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass deine Mutter auch 3 Kreuze gemacht hat. Ja. Denn jetzt ist das Zimmer wieder rattenfrei, ne? Nee, die sind immer noch da. Die sind immer noch da? Die sind immer noch da. Aber warum das denn? Du hast ja jetzt genug Platz in deinem Geschäft. Aber trotzdem, in der Freizeit muss ich die auch bei mir haben, das ist halt so. Also du bist völlig besessen und verrückt nach Ratten. Ja, ich habe mir auch schon ein Tattoo auf den Arm machen lassen, und zwar Reddy-Fan. Ich verstehe. Ja. Ja, das ist doch eine sehr schöne Nachricht und eine schöne Weiterentwicklung dessen, was du damals erzählt hast. Und dann wünsche ich toi, dass das Geschäft weiter floriert. Ja. Kann ich noch jemanden grüßen? Und, ja, ganz schnell. Ja, und zwar David Krappe und Kevin die Schnapsdrossel. Okay, alles klar. Okay, tschüss. Vielen Dank. Sven, ciao. Okay, ciao. You. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, bei Roland Lohr, Kerstin Klinger, Marco Rössler, Jan Grefe zu Baringdorf, Conny Brückner, Julia Ruffin und Heide Schweizer. Nochmal unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema In den Fängen von. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Ich denke nur an meinen Körper. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und freue mich auf Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder mit einer freien Themennacht. Bis dahin, ciao.